Deutschlandfunk. Das Feature. Im Spätsommer 1960 zieht Federico Fellini einen Zettel aus seiner Jackentasche. Er hatte die Gewohnheit, allerlei Notizen in seinem Jackett aufzubewahren. Auf dem Zettel eine Telefonnummer. Eine Frau, denkt er, es wird die Nummer einer Frau sein. Er wählt. Hallo? Ist Maria da? Es tut mir leid, aber hier gibt es keine Maria. Entschuldigen Sie bitte, mit wem spreche ich? Sie sprechen mit Professor Bernhard. Oh, Professor, entschuldigen Sie bitte. Ich bin Fellini. Ah, welches Vergnügen. Was kann ich für Sie tun? Ich muss mit Ihnen sprechen. Traumwelten. Federico Fellini und sein Psychoanalytiker Ernst Bernhard. Feature von Regine Igel. Via Gregoriana Nummer 12. Der Mann, der ihm die Tür öffnet, so erinnert sich Fellini später, kommt ihm vor wie ein orientalischer Geistlicher. Ruhig, warmherzig, strahlend. Fellini fühlt sich sofort heimisch. Der lange Korridor erinnert ihn an ein Labyrinth auf einem Jahrmarkt. Im Arbeitszimmer zwischen prall gefüllten Bücherwänden zwei sich gegenüberstehende Stühle. Sie setzen sich. Bitte sprechen Sie. Ich habe eigentlich gar nichts zu sagen. Hier zu sein, ruft ein Gefühl von Frieden in mir hervor. Wissen Sie, was ich tue, wer ich bin? Psychoanalytiker. Sie sind Psychoanalytiker. Fellini erzählt von seinen Filmen, Bernhard hört zu. Am Ende fragt der Regisseur, ob er wiederkommen könne. Wann immer Sie möchten. Es dauert einige Zeit, bis Fellini sich wieder meldet. Er zögert, ist unentschlossen und unwillig, sich erneut auf das alte Problem seiner Ängste einzulassen. Doch eines Tages hat er sich entschieden. Weniger wegen eines akuten psychischen Unwohlseins, sondern weil er Lust hat, sich mit diesem Bernhard auszutauschen. Bernhard erkennt die Stimme sofort. Eine halbe Stunde später treffen sie sich. Von da an sehen sie sich bis zu Bernhards Tod regelmäßig jede Woche, fast 5 Jahre lang. Meist in Bernhards Wohnung in der Via Gregoriana Nummer 12, gleich neben der Piazza Spagna, mitten in Rom. Mir gefiel alles an Bernhard. Die Straße, wo er wohnte, der Aufzug, der mir wie ein Zimmer erschien und langsam wie ein Heißluftballon aufstieg. Die Fenster waren weit geöffnet, über den Dächern, mitten in Rom. Er hörte meinen unzusammenhängenden Bekenntnissen, Träumen und Lügen zu, mit einem freundlichen Lächeln, voll liebevoller Ironie. Viele Spuren lassen sich finden über das Band zwischen dem damals 40-jährigen Filmregisseur und seinem 63-jährigen deutschen Psychoanalytiker. Notizen Ernst Bernhards zu seinem Leben und zur menschlichen Psyche wurden posthum in dem kleinen Band Mythobiografie veröffentlicht. Der junge Wissenschaftler Giovanni Sorge hat über Bernhard geforscht und zahlreiche seiner Schüler und Patienten befragt. Bernhard wurde in bestimmten Kreisen der Kunst, der Literatur und des Films, in Rom, aber auch in ganz Italien zu einer wichtigen Figur. Ein Geheimtipp sozusagen. Fellini erfuhr den Namen Bernhards über den Dokumentarfilmer Vittorio De Seta, der selbst Patient bei Bernhard war. Anders als in unserer Kultur reden bekannte Persönlichkeiten in Italien ohne Scheu öffentlich über ihre Psychoanalyse. Auch Federico Fellini, allerdings erst nach dem Tod Ernst Bernhards. Seinen Biografen gegenüber offenbarte er einiges. Doch vor allem das erst 2008 veröffentlichte Traumtagebuch bietet tiefe Einblicke in seine Psyche. Addirittura Fellini dice che Bernard era un iniziato. Fellini sagte sogar, dass Bernhard für ihn die wichtigste Person seines Lebens gewesen sei. Und zwar deshalb, weil Bernhard eine ausgeprägte Sensibilität für die Welt der Bilder und der Träume besaß, für das Unbewusste und dessen Grenzbereiche wie die Parapsychologie und den Spiritismus. Er hatte eine Fähigkeit, diese Dinge auf psychologische und nicht konkretistische Weise zu sehen. Es ist interessant, was man sich über Fellini erzählte, wenn er zu Bernhard ging. Er verschwand immer ganz plötzlich und niemand wusste, wohin er gegangen war. Nach dem großen Erfolg von La Dolce Vita Ende der 50er Jahre mit Anita Ekberg und Marcello Mastroianni ist Fellini mit neuen Plänen beschäftigt. Doch immer wieder fühlt er sich beherrscht von unkontrollierbaren Ängsten und halluzinatorischen Zuständen. Schon 1954, während der Dreharbeiten von La Strada, hatte er eine Psychoanalyse begonnen. Der Schweizer Peter Ammann, der von 1966 bis 1970 als Regieassistent mit Fellini arbeitete und später selbst als Psychoanalytiker und Regisseur von Dokumentarfilmen tätig war. Warum er damals so bedrängt wurde von seinen inneren Problemen, Ängsten, Fantasien, das kann ich nicht genau sagen. Jedenfalls ist er zu einem Freudianer gekommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses strenge Setting da vielleicht, ich weiß es nicht, aber ich muss vermuten, er hat sich auf ein Sofa legen müssen mit dem Analytiker, der gewissermaßen schweigt. Und das hat ihm nicht behagt. Er ist dann eines Tages aufgestanden und rausgelaufen. Das war ein Approach, den ein Künstler wie Fellini nicht annehmen konnte. Und dann, als er Bernhard kennenlernte, da war ein ganz anderer Mensch da. Ich glaube, dass Bernhard eine Art väterlicher, weiser Freund wurde für Fellini. Und dass Bernhard ihm Raum gab für seine künstlerische Natur. Fellinis Kindheit war von Traumwelten und Fantasiegestalten bestimmt. Puppen, die ihm näher als Menschen waren. Nie vergessene Gespräche mit einem Clown, der den kleinen Federico in das bunte Treiben des Zirkus hineinzog. Ein traurig blickendes Zebra, dessen gestreiftes Fell er, emotional tief berührt, waschen durfte. Und ganz besonders regte der Comicheld Little Nemo seine Fantasie an. Der war so klein wie er selbst und zu den unglaublichsten Dingen fähig. Mir war schon als Kind völlig klar, dass es zwei Leben gibt. Eins mit offenen und eins mit geschlossenen Augen. Am Abend konnte ich es kaum erwarten, ins Bett zu gehen. Ich hatte die vier Ecken meines Betts nach den Kinos bei uns in Rimini benannt. Fulgor, Savoia, Opera Nazionale Balilla und Soldano. Die Vorführung begann, sobald ich die Augen schloss. Als erstes nahm ich ein samtiges, tiefschwarzes Dunkel wahr, das dennoch transparent war. Ein Dunkel, das wiederum in ein anderes Dunkel mündete. Dann wurde dieses Dunkel von einer Art Wetterleuchten durchzuckt. Ich versank immer tiefer in diesem Dunkel, und das Wetterleuchten lag weit hinter mir. Bunte, strahlende Spiralen tauchten auf. Unglaublichste Konstellationen aus hell leuchtenden Punkten und funkelnden Kugeln, Glanz der Lichtgalaxie. Das Spektakel verlangsamte sich wie ein aufgezogenes Spielzeug, das mehr und mehr Kraft verliert. Dann wechselte ich im Bett die Ecke und der farbige Strudel begann von neuem. Jede Nacht war es so, jahrelang. Dai, Federico, smetti di sognare! Über alles sprach ich nie. Ich hatte Angst, man würde mich für verrückt erklären. In Rimini hatte ich gesehen, was mit Kindern passierte, die nicht ganz bei Sinnen waren, und ich wollte nicht irgendwo eingesperrt werden. Seine kreativen Impulse schöpft das Kind Federico allein aus sich selbst. Intensive Beobachtungen der Umwelt stimulieren seine Fantasie und regen ihn zum Zeichnen an. Schon sehr früh, ich war etwa 11, begann ich Zeichnungen und Karikaturen an Zeitschriften in Florenz und Rom zu schicken. Kam mein Vater nach Hause, was hin und wieder geschah, ärgerte er sich, wenn ich stundenlang da saß und zeichnete. Er sagte, das sei eine Beschäftigung für Mädchen. Er sprach es nicht aus, aber ich wusste es genau. Es wäre ihm viel lieber gewesen, wenn ich draußen Fußball gespielt hätte. Gleich nach dem Abitur löst er sich, atypisch für einen italienischen Jugendlichen, vom Elternhaus und beginnt in Rom Jura zu studieren. Aber bald wird ihm klar, dass er dies nur für seine Eltern tut. Er bricht das Studium ab und verdient sein erstes eigenes Geld als Journalist und Karikaturist. Traum vom 19. November 1966. Was für eine katastrophale Nacht. Ich schlafe noch einmal aus einem Gefühl der Pflicht heraus, mit meinem Vater. Ich wollte ihm damit einen Gefallen tun. Und so gleitet mein irrigiertes Glied in die Vagina meines Vaters. Man wird auf Fellini aufmerksam und lädt ihn zu Redaktionskonferenzen ein. Beim Rundfunk lernt er Giulietta Masina kennen, die seine Frau und die wichtigste Schauspielerin in seinen Filmen wird. Bei Roberto Rossellini assistiert er während der Dreharbeiten für »Rom, offene Stadt«. Er schreibt eigene Drehbücher und zeichnet Filmszenen. Die ersten Fellini-Filme dokumentieren, dem neorealistischen Stil der Zeit entsprechend, das römische Alltagsgeschehen in den Wirren der Nachkriegszeit. Mit dem Neorealismus hatte ich mich nie identifiziert. Er war für mich kein ästhetisches Prinzip. Für mich wurde es mit dem Filmemachen dann wichtig, innere Realitäten zu erzählen. Tiefgründige, subtilere Realitäten. Zur filmischen Umsetzung seiner eigenen Traum- und Fantasiewelten mit den fellinesken Gestalten kommt es erst nach der Begegnung mit Ernst Bernhard. Traumauszug vom 12. Februar 1961. Einige Monate nach der Aufnahme der Psychoanalyse mit Ernst Bernhard. Es ist Nacht. Auf dem winzigen Balkon, der in einem Gewirr von anderen Balkonen fast versinkt, ist es mir unmöglich, mich inmitten all der fensterlosen Häuserfassaden, den mit Schornsteinen vollgepfropften Dächern, Glockentürmen und Türmen, die mich an die Aussicht aus meinem Fenster erinnern, auch nur einen Schritt zu bewegen. Überall versperren riesige Kisten voller Zement und Röhren, Pfosten und Stangen, Haufen von Kies, Sand, Eimern und Tonnen den Weg. Eine Wendeltreppe führt spiralförmig nach oben aus diesem Labyrinth, doch auch sie ist vollgestopft mit Stricken und Metalltrossen, Kisten und Kartons, sodass sie praktisch unbegehbar ist. Leichtsinnig gleite ich zwischen zwei Balken hindurch, quetsche mich durch die Lücken gefährlich wackelnder Pritschen, bevor ich es wage, mich auf ein schwankendes Geländer zu schwingen. Nun bin ich kurz vor dem Ziel, das mir noch immer unerreichbar erscheint, keinen Schritt mehr. Ich fürchte, hinabzustürzen und dort unten im Schatten des Hofes zerschmettert liegen zu bleiben. Plötzlich kommt mir eine Hand zu Hilfe. Es ist die Hand eines Unbekannten, der auf dem Balkon über mir auf dem Bauch liegt. Vielleicht hat dieser Kerl gar nicht die Absicht, mir zu helfen. Dennoch ist seine Hand genau im richtigen Moment an der richtigen Stelle. Also ergreife ich sie. Ich lasse mir von ihm helfen. Ohne die geringste Mühe zieht mich der kräftige junge Mann auf den nun sonnenbeschienenen Balkon nach oben. Bernhard meinte, dass dies ein wichtiger Traum sei, und er erzählte mir wieder vom Taoismus. Es sei notwendig, auf die unverhofften Hilfen der Vorsehung zu vertrauen. Bernhard era un medico, inizialmente pediatra, proveniva da una famiglia ebrea, da parte del padre proveniva da una famiglia di origini ungheresi. Bernhard war Arzt, anfangs Kinderarzt in Ost-Berlin. Er stammte aus einer jüdischen Familie, der Vater kam aus Ungarn. Später eröffnete er zusammen mit seinem Vater eine Klinik. Als er sich für die Psychoanalyse zu interessieren beginnt, unterzieht er sich zwei freudianischen Lehranalysen. Im Winter 1931 entdeckt er dann auf einem Büchertisch in Berlin das Buch von C.G. Jung, Das Geheimnis der goldenen Blüte. Er begeistert sich für die neue Sicht der tiefen Psychologie, trennt sich von der freudianischen Psychologie, unterzieht sich einer Psychoanalyse nach C.G. Jung und nimmt schließlich Kontakt mit Jung auf. Nachdem er ihm einige Male geschrieben hat, kommt es 1935 zu einem ersten Treffen und er beginnt auch bei ihm eine Psychoanalyse. Varie volte riesce ad avere un primo appuntamento nel 1935 e comincia un'analisi con lui. Jung hatte mir in Zürich in Aussicht gestellt, als Assistent bei ihm zu arbeiten. Daraus ist aber nichts geworden. Dieses unabgeklärte Verhältnis zwischen Jung und mir hat sich lange hingezogen, eine eher unangenehme Situation. Ich bin dann nochmals zurück nach Berlin, um einige Monate darauf sozusagen zufällig nach Italien auszuwandern. Jung bescheinigt Ernst Bernhard zwar eine starke Intuition, doch bleibt er ihm gegenüber reserviert. Questo è un tratto molto molto forte della personalità di Bernhard, questo suo forte interesse per l'esoterico. Credo che il primo Zu Bernhards Persönlichkeit gehört ein sehr starkes Interesse für alles Esoterische. Das erste esoterische Feld, für das er sich interessierte, war wohl die Chirologie, das Lesen der Innenhandlinien. Interessant, dass sein Immigrationsantrag von 1936 ihn nicht nur als jungianischen Psychoanalytiker, sondern auch als Chirologen und Astrologen ausweist. Sono un grosso interesse di Bernard e tutti i suoi allievi che mi è capitato di intervistare a Roma. Bernhard interessierte sich sehr für das chinesische Orakelbuch I Ching. Und alle seine Schüler, die ich in Rom interviewt habe, erinnern sich an seine sehr liebevolle Beziehung zu dieser die Selbsterkenntnis fördernden Methode. Er konsultierte das I Ching während der therapeutischen Sitzungen mit den Patienten. Es war wie ein Reisebegleiter. So haben es mir viele beschrieben. Es war wie ein drittes Auge, eine Art Antwort auf bestimmte Probleme. Bernhard war sehr an das Judentum und den Chassidismus gebunden. Das waren seine familiären Wurzeln. Wichtig war für ihn die Hingabe an die Wahrheiten der Natur. Das war sicher auch der Grund seiner Nähe zum Taoismus, zum I Ching und zur Yoga-Philosophie. Era molto vicino al Taoismo, quest'uso del I Ching e poi anche alla filosofia yoga. Fellini teilte diese Neigungen. Daran erinnert im Sommer 1997 die Tageszeitung La Repubblica anlässlich des 100. Jahrestages von Ernst Bernhards Geburtstag. Der Regisseur aus Rimini und der Guru aus der Via Gregoriana traten nicht zufällig sofort in einen tiefen Einklang. Es gab viele Ähnlichkeiten. Sie waren zwei gebildete Anti-Intellektuelle, die jede gelehrte Selbstdarstellung verachteten. Sie praktizierten und liebten eine gewisse Esoterik und gaben Bildern mehr Bedeutung als Worten. 1936 emigrieren der 39-jährige Ernst Bernhard und seine zweite, aus Wien stammende, nicht-jüdische Frau, die auch Psychoanalytikerin ist, vor der Judenverfolgung nach Rom. Schon bald nach seiner Ankunft hält Bernhard vor der italienischen Psychoanalytischen Gesellschaft einen Vortrag über die Unterschiede in den Traumanalysen von Freud und seinem Schüler Jung. Damit stellt er erstmals die Gedankenwelt C.G. Jungs in Italien vor. Er arbeitet heraus, dass Psychoanalysen nach Jung dem Unbewussten und damit auch den Träumen und dem schöpferisch-künstlerischen mehr Raum geben als die Psychoanalyse nach Sigmund Freud, die dem rationalen Denken näher steht. Bernhard lebt sich in der Fremde gut ein. Doch 1940 wird das neue Leben abrupt unterbrochen. Bernhard nel campo di internamento, lui arrivò quando si stava ancora costruendo il campo di internamento, quindi dovette partecipare proprio alla costruzione del tavolo di parte delle baracche. Als Bernhard im Internierungslager ankam, war alles noch im Aufbau begriffen. Bernhard musste Möbel und Teile seiner Baracke, die er mit anderen Ärzten bewohnte, mit aufbauen helfen. Ich hatte noch die Möglichkeit, eine Person, die mit ihm im Lager war, kennenzulernen. Er hieß Arturo Leisa. Er erinnerte Bernhard als eine Persönlichkeit mit großer Autorität und Ruhe. Er habe nicht viel gesprochen, aber in jener Situation ein Gefühl des Friedens und der Harmonie vermittelt. Er wendet diese Erfahrung in gewisser Weise positiv. Das heißt, er versucht, dieses Unglück und dieses große Risiko, aus dem Lager nicht mehr herauszukommen, anzunehmen. Jahre später spricht er seinen Schülern gegenüber von dieser Zeit als einer starken Erfahrung, die ihn geformt habe. Als ich 1941 in Kalabrien interniert war, verbrachte ich den Karfreitag allein unter einem Feigenbaum mit Fasten und Lesen. Vor mir die Mittelmeerlandschaft, die mich an die Landschaft Palästinas erinnerte. Als ich mich abends dem Lager näherte, kam mir der Polizeibrigadier entgegen und sagte mir: »Doktor, das Telegramm ist angekommen.« Ich war frei. Ich kaufte für meine Mitgefangenen und neu erworbenen Freunde Rotwein und Gebäck, feierte mit ihnen den Abschied und fuhr am nächsten Tag mit getrockneten Feigen und Schokolade per Taxi nach Amantea und in der darauffolgenden Nacht nach Rom. Am Ostersonntag kam ich in der Via Gregoriana an, mit einem vollkommenen Gedächtnisverlust für alles, was sich sowohl in Bezug auf mich wie auf meine Patienten vor der Gefangenschaft in meiner Wohnung zugetragen hatte. Ernst Bernhard wird durch die Hilfe eines befreundeten Gelehrten nach 11 Monaten befreit. Das Internierungslager Ferramonti in Kalabrien war mit 2000 ausländischen Juden das größte seiner Art in Italien. Bis zu ihrer Befreiung durch die Engländer im September 1943 blieb das Schicksal der Insassen ungewiss. Für sie alle war das Endziel Auschwitz nicht ausgeschlossen. Bernhard träumt davon. Ich werde aus dem Lager in Kalabrien nach dem Osten deportiert und komme an einen Ort, wo ich völlig isoliert und allein bin. Ich denke, das wird aber sehr schwer sein, wenn ich niemanden habe, den ich betreuen und fördern kann. Da fällt mir zu meiner Beruhigung ein, es muss dort eine Nazi-Bewachung geben. Dieser könnte ich mich ja annehmen. Zurück in Rom erfährt Bernhard, dass sein Vater in einem Konzentrationslager in Polen umgekommen ist und seine Mutter sich in Paris das Leben genommen hat. Noch bis 1943 hält er sich neben seiner Wohnung in einem Verschlag ohne Fenster versteckt. Als sich die politischen Verhältnisse nach Kriegsende normalisieren, wird Ernst Bernhard bald aufgefordert, jungianische Psychologie zu unterrichten und für den Verlag Astrolabio die Reihe Psyche und Bewusstsein aufzubauen. Neue Patienten melden sich. Er hat Wurzeln geschlagen. Nach Deutschland zurückzukehren, kommt für ihn nicht in Frage. Bernhard in qualche modo vive questo suo destino del trovarsi improvvisamente in Italia come un ritorno nella terra mediterranea, nella terra della grande madre. Bernhard erlebt sein Schicksal, sich plötzlich in Italien zu befinden, wie eine Rückkehr in die mediterrane Welt, in das Land der großen Mutter. Es ist wie ein Gegengewicht zu der strengen preußischen Erziehung des Vaters und einiger seiner Lehrer aus der Schulzeit. Das Italienische ist für ihn das Gegenstück, das ihm fehlt. Es ist ja interessant, dass Bernhard nur einen längeren Aufsatz geschrieben hat, und der handelt vom Komplex der großen Mutter der Italiener. Es ist der Versuch, einen Weg vorzuschlagen, wie eine Psychoanalyse mit Italienern durchzuführen sei. Man solle die Italiener nicht vom Standpunkt des Lehrers oder der deutschen Gouvernante bewerten, denn das würde der Lebendigkeit ihres mütterlichen und familiären Charakters nicht gerecht werden. Was für einen wohltuenden Eindruck haben doch auf mich die Neapolitaner gemacht. Die Zwiebeln essen, unordentlich sind und mit den Händen sprechen wie die Juden. Das bedeutet eben, dass ich hier in Italien die jüdische Wurzel der Mittelmeergegenden wiedergefunden habe. Mir wurde in Deutschland eingeprägt, nicht mit den Händen zu sprechen, keine Zwiebeln zu essen, Ordnung zu halten, Selbstkontrolle und so weiter. Im Kontakt mit den Neapolitanern hat meine Mittelmeerseele, die von der patriarchalen Kultur verdrängt worden war, angefangen aufzuleben. Als Fellini auf den deutschen Psychoanalytiker stößt, steckt er in einer schwierigen Phase. Er fühlt sich blockiert, sieht nicht, wie sich seine Filmarbeit weiterentwickeln kann, erzählt der Psychoanalytiker und frühere Regieassistent Fellinis, Peter Ammann. Fellini war in jener Zeit, nach Dolce Vita, als er sehr, sehr berühmt wurde, war er wahrscheinlich in einem Wirbel äußerer Ereignisse und auch von Frauen umgeben. Ja, da hat er sich wahrscheinlich ziemlich verloren. Und nun, mit diesem Blick mehr nach innen, den ihm Bernhard eben durch die Traumanalyse beigebracht hat, wurde das alles relativiert und er konnte, ich glaube, eine gewisse Orientierung finden im Chaos. Traum vom 31. März 1963. Diagnose von Bernhard. Einmal hattest du, Federico, einen hervorragenden Geruchssinn, doch sind deine derzeitigen Arbeiten kläglich. Professor Bernhard bläst in meinen Hintern und führt dann einen langen Grashalm ein, um mich zu reinigen. Der Traum ist eine unmittelbare Beziehung zur Bilderwelt, bei eingeschränktem Bewusstsein, das heißt im Schlaf. Wenn also das Licht des Bewusstseins im Schlaf erlischt, treten die Bilder des Seelenhintergrundes hervor. Einen Ausschnitt davon nehmen wir im Traum wahr. Die Rolle des Analytikers ist es, in einem lebendigen Dialog über einen Traum, dessen unbewusste Botschaften ins Bewusstsein zu holen. Die Traumanalyse bewusst zu betreiben, führt zur lebendigen Realisierung unseres Selbst. Nach meiner Begegnung mit Dr. Bernhard begann ich, meine Träume zu zeichnen. Tatsächlich habe ich schon als Kind darüber Buch geführt, aber nie systematisch. Es ist eine komplizierte Angelegenheit, weil die Traumsprache sich eigentlich weder erzählerisch noch figürlich festhalten lässt. Sie verlangt einen anderen Ausdruckscode, der zu einer anderen Dimension gehört, bei der Idee, Vernunft, Intellekt vollkommen ausgeschlossen sind. Ja, etwa das ist das, was schon Freud und Jung und Weil das Unbewusste bezeichnet. Wir haben ein psychisches Leben, das beginnt vor unserem Bewusstsein. Und wir haben zwar unser Bewusstsein einerseits, aber im Unbewussten ist auch ständig eine psychische Tätigkeit. Und die Träume sind gewissermaßen eine Gegenstimme, die oft etwas ganz anderes zum Vorschein bringen, als was wir in unserem beschränkten Bewusstsein denken. Die Beachtung der Träume kann unser Blickfeld erweitern. Und das hat natürlich Bernhard Bellini nahegelegt. Der heute in Fiesole bei Florenz als Maler, Bildhauer und Schriftsteller lebende Gianfranco Draghi war Ende der 50er Jahre Patient bei Bernhard. Danach entschloss er sich, selbst als Psychoanalytiker zu arbeiten. Vor einigen Jahren hat er das kleine Handbuch zur Dramatisierung der Träume veröffentlicht. Sogni sono una nostra parte che noi non sappiamo e che l'inconscio ci manda a dire per darci delle forze per vivere. Die Träume sind ein Teil von uns, den wir nicht kennen und den das Unbewusste uns schickt, um uns Kraft zum Leben zu geben. Wir denken nie daran, dass ein großer Teil unserer Zeit vom Schlaf und den Träumen eingenommen wird. Die Träume sind immer wichtig. Ich schreibe sie jeden Tag auf. Ich habe hunderte von Heften, viele kleine Tagebücher. Denn sie halten mich in Kontakt mit einem Teil von mir, den ich nicht kenne. Bernhard sah dies vielleicht unter einem religiöseren Aspekt. Wie die Vorhersehung. Vielleicht war es dieser religiöse Aspekt, der so faszinierend an ihm war. Der therapeutische Effekt der Traumanalyse ist fundamental. Das ist er auch bei Freud und bei Jung. Der Traum bietet dir eine Hand, einen Arm, ein Auge. Ein anderer Körper hilft dir, Dinge zu leben, die du mit deinem kleinen Ich nicht zu leben vermagst. Die Traumanalyse erweitert deinen Raum. Federico Fellini? Ich war dem Reiz des Paranormalen auf einer mysteriösen und atmosphärischen Ebene verfallen. Das verursachte in mir einen immensen Fantasieschub, aber auch viele Komplikationen im Bereich meiner eigenen Sensibilität. Bernhard ging es nicht darum, diesen Reiz am parapsychologischen Abenteuer zu beseitigen, sondern er versuchte stattdessen, der alte Weise, der er war, es mir sehr vorsichtig und behutsam vom psychologischen Standpunkt Jungs her zu erklären. Wenn an der Astrologie und dem I Ching etwas stimmt, so muss man annehmen, dass ein unerwarteter Parallelismus von psychischem und physikalischem Geschehen existiert. Bei der Erforschung des Unbewussten begegnet man den merkwürdigsten Dingen, von denen sich ein Rationalist mit Abscheu wegwendet. Die irrationale Fülle des Lebens hat mich gelehrt, nie etwas zu verwerfen, auch wenn es gegen alle unsere Theorien verstößt oder sich als scheinbar unerklärlich erweist. Traum vom 13. Oktober 1966. Ich träume von Jung. Er sieht aus wie auf den Fotos und hat ein unglaublich schönes Gesicht. Halb alter Zauberer, halb Bauer. Er zieht gerade um, näher, Richtung Italien. Ihm voraus fahren große Lastwagen, die voll mit den Träumen seiner Patienten beladen sind. Jung sitzt in seinem Auto, vielleicht auch in einem Taxi. Er lächelt und zündet sich seine Pfeife an. Die Entdeckung von Jung war für mich überaus bedeutsam. Er bestätigte mir auf eine intellektuelle Weise, was ich immer gespürt hatte, dass dieses intensive Leben in der Fantasie ein Geschenk war, das ich pflegen musste. Wie Jung lebe ich stark in der Imagination. Die Entdeckung von Jung bestärkte mich darin, mehr meiner eigenen Fantasie als der Realität zu vertrauen. Ich habe es immer für eine große Schwäche von mir gehalten, dass ich von nichts eine allgemeine Vorstellung habe. Mir fehlt die Fähigkeit, meine Präferenzen, Vorlieben und Wünsche in Gattungsbegriffe, Kategorien einzuordnen. Seit ich Jung gelesen habe, fühle ich mich erlöst und befreit von dem Schuldgefühl und dem Minderwertigkeitskomplex, den die genannte Schwäche immer in mir hervorgerufen hat. Ich machte sogar eine Reise in die Schweiz, um mir Jungs Haus anzusehen und Schokolade zu kaufen. Mir war, als hätte Jung seine Bücher für mich geschrieben. Ich empfand ihn wie einen großen Bruder. Als ich erwachsen wurde, hatte ich fast immer ältere Freunde. Ich hatte das Gefühl, Jung wäre haargenau der Vertraute gewesen, den ich mir immer gewünscht hatte. Vertraute hatte Fellini in seiner Kindheit nie gehabt. Er selbst beschrieb, dass die Mutter ihn mit ihrem rigiden Katholizismus habe erdrücken wollen. Und sein Vater, meist unterwegs als Handelsreisender für Salami und Olivenöl, wenig bemüht war, zu seinem Sohn Vertrauen und Nähe aufzubauen. Meinen Eltern habe ich mich nie nah gefühlt. Ich habe dieses Gefühl der Fremdheit in unserer Familie nie hinterfragt, weil ich dachte, das sei in allen Familien so. Ich hatte einmal einen Traum, der meine Beziehung zu ihnen vielleicht am deutlichsten beschreibt. Denn ich war immer überzeugt, dass Träume ehrlicher sind als jede Realität. Undatierter Traum. Von Fellini, einem Biografen, erzählt. Ich war im Grand Hotel in Rimini abgestiegen, ging zum Empfang und füllte das Formular aus, das man mir entgegenstreckte. Der Portier blickte auf meinen Namen und sagte: Fellini, hier sind schon Leute, die genauso heißen. Er deutete zur Terrasse und sagte: Schauen Sie, da sind sie. Ich schaute. Es waren mein Vater und meine Mutter. Ich sagte gar nichts. Kennen Sie sie? Fragte er mich. Ich verneinte und er sagte: Möchten Sie sie gern kennenlernen? Ich sagte noch einmal: Nein, nein, danke. Heute finde ich meine Familie am Set, wo ich mit Leuten zu tun habe, deren Interessen und Gefühle meinen eigenen sehr viel mehr entsprechen. Mit Bernhard gelang es mir endlich, Dinge abzuschütteln, wie die Vorwürfe von den Eltern oder Lehrern und manchmal auch den Spott von Kindern, die mir das Gefühl gaben, unterlegen zu sein, weil ich mich anders fühlte. Ich hatte zwar Freunde, aber ich war ein einsames Kind, weil ich viel mehr nach innen als nach außen lebte. Den anderen Kindern war es wichtiger, Schneebälle zu werfen, als zu träumen und sich Dinge auszudenken. Als Kind so allein in der Menge zu sein, bedeutet eine unvorstellbare Einsamkeit. Der Film 8,5 ist in die Filmgeschichte als der psychoanalytische Film par excellence eingegangen. Er ist das Porträt eines Regisseurs in einer Schaffenskrise, an einem beliebigen Tag in seinem Leben, im Querschnitt seiner inneren, widersprüchlichen und vieldeutigen Realitäten. Ein Labyrinth von Erinnerungen, Träumen, Vorstellungen, Gefühlen und Ereignissen aus der Kindheit. Ich ging zu Bernhard, weil ich eine unbekannte Welt entdecken wollte, die mich faszinierte. Aber ich entdeckte mich selbst. Als ich ihn kennenlernte, nahm 8,5 in meinen Gedanken Form an. Die Idee war, das Innenleben des Protagonisten auf eine Weise zu behandeln, dass das Bewusstsein und das Unbewusste sich ausbreiten wie Rauchringe. Diesen jungschen Ansatz, die Introversion, den Blick nach innen auch immer im Gegensatz zu dem Blick nach außen, seit 8,5 in seine Filme eingebracht. Vor allem 8,5 und Giulietta ist ein bisschen eindeutig von Bernhard und von der jungschen Psychologie beeinflusst. Diesen inneren Problemen, die durch Traumsequenzen illustriert werden. Auch Rückblenden zum Beispiel, das ist ja eine klassische Sache, Vater und Mutter und die Figur der Saragina, die da Prostituierten, die da am Rande der Stadt am Meer in einem verlassenen Bunker lebt. Regina, Maruba, Maruba. Diese Internatszöglinge lassen sich da von dieser Saragina einen erotischen Tanz vortanzen. Da ist die Sinnlichkeit, die Erotik und so weiter, die ist in einem Bunker verbannt außerhalb der Stadt. Und alles das zeigt natürlich die ganzen Komplexe, welche der Katholizismus, die Kirche, nicht nur in Italien verursacht hat. Als ich nach 8,5 Julia an die Geister vorbereitete, war das für mich ein Anlass, zu spiritistischen Sitzungen zu gehen, mich mit Medien in Verbindung zu setzen, Kartenleser zu konsultieren. Die Tarotkarten waren zum Teil so wunderschön, dass ich begonnen habe, sie zu sammeln. Meine Recherchen zur Parapsychologie waren wichtig für den Film, aber endlich konnte ich mich nun Dingen widmen, die mich seit langem interessierten. Ich arbeitete mich tief in die Materie ein, ließ aber auch nach Beendigung des Films nicht davon ab. Von Kindheit an war ich von Zauberern, Hexen und Magiern fasziniert. Und so ist es mein Leben lang geblieben. Auszug aus dem Traum vom 5. Mai 1965 nach Bernhards zweitem Herzinfarkt und einige Wochen vor seinem Tod. Bernhard ist gestorben. Jemand, vielleicht ein Verwandter oder einer seiner Schüler, ich weiß nicht, geleitet mich durch den Flur und lässt mich in das Arbeitszimmer des Professors eintreten, der auf einer bescheidenen Liege nur wenige Zentimeter über dem Boden ausgestreckt ist. Mein Geliebter, sage ich, überwältigt von Rührung. Ich möchte noch mehr hinzufügen, doch befürchte ich, dass Bernhard in meinem Schmerz etwas allzu Komödiantisches oder eine Abgleitung ins Literarische entdecken würde. Ich schluchze verzweifelt. Bernhards Frau bietet mir einige Bonbons mit euphorisierender Wirkung an. Dann will sie mir aus der Hand lesen. Ich sehe, die Hölle erwartet dich, Federico, sagt sie und weist auf eine kleine, von Schweiß funkelnde Innenwölbung auf meiner Handfläche hin. Das ist nach ihrer Meinung der Beweis dafür, dass ich direkt in die Hölle kommen werde. Traum vom 25. Juni 1965. 3 Tage vor Bernhards Tod. Ich warf einen Blick auf Bernhard, der ausgestreckt auf dem Bett lag. Welch tiefer Frieden und welche Gelassenheit. Die Luft um ihn war klar und von Duft erfüllt. Ich möchte lernen aus dir und von all dem zu leben, was du mir zu geben imstande warst. Ich verdanke dir so viel in meinem Leben. Ich werde dir ewig dankbar sein, mein brüderlicher Freund und wahrer Vater. Unterstütze uns weiter mit deiner Hilfe, du klarer, geläuterter Geist. Friede deiner mitfühlenden Seele. Erinnere dich allzeit an uns, wir lieben dich von ganzem Herzen. Lebe wohl, du Freund meines Herzens, du bist ein wahrer Heiliger. Nach Bernhards Tod häufen sich Albträume in Fellinis Traumaufzeichnungen. Da geht es um eine zu vermeidende Flugzeugkatastrophe, um Tod, Brände, Amputationen, verpasste Züge, zu entschärfende Bomben, Autounfälle, Explosionen, einen sich ankündigenden Kriegsausbruch, gefährliche Überschwemmungen durch Strudel schlammigen Wassers im eigenen Haus und andere ausweglose Situationen. Immer wieder träumt er von seinem Kot, spürt ihn im Mund oder sieht ihn in seinem Bett, oder er begegnet seiner eigenen Leiche. Und wie nie zuvor ist Bernhard in diesen Träumen präsent, als eben Verstorbener oder in Alltagssituationen, in denen Fellini ihm seinen liebevollen Gefühlsüberschwang offenbart. Traum vom 14. Februar 1966. Ich mühe mich ab, eine Karikatur von Bernhard zu zeichnen, doch schaffe ich es nicht, dass sie ihm ähnlich sieht. Bernhard sitzt vor mir und sagt, ich bin ein Guru, du musst versuchen, mich so darzustellen. Und tatsächlich zeigt ihr meine Zeichnung jetzt wie Gandhi in einen schneeweißen Mantel gehüllt. Traum vom 8. Mai 1967. Im Bett in der Nacht, allein, in dem Zimmer in unserem Stadtviertel. Giulietta ist in unserem Haus draußen in Vrecene. Ich will sie anrufen. Doch der Telefonhörer hängt über den Nachttischchen und ich habe weder die Kraft, die Nummer zu wählen, noch zu sprechen. Was für eine entsetzliche Angst. Dabei habe ich immer das Gefühl, dass das Dunkel des Zimmers vom Geist meines Vaters bewohnt werde. Ich spüre seine physische Präsenz. Er liegt neben mir auf dem Bett, schwarz gekleidet, und sein Körper, der größer, schwerer, breiter als der meine ist, drückt sich physisch an meine Hüfte. Mit einem ächzenden Schrecken wache ich auf. In dieser Zeit der Albträume, nach dem Tod von Ernst Bernhard, schlägt Fellini sich mit dem Filmprojekt »Die Reise des Giuseppe Mastorna« herum. Auch hier eine albtraumhafte Welt, in der der Cellist Mastorna sich plötzlich im Reich der Toten wiederfindet. Er ist ohne Pass, ohne nachweisliche Identität. Der Film sollte Ernst Bernhard gewidmet werden. Attention, please. Siamo costretti ad effettuare un atterraggio di emergenza. Un atterraggio di emergenza. In dieser für Fellini schwierigen Zeit kommt der frisch ausgebildete Psychoanalytiker Peter Ammann, den es zum Filmemachen zieht, in Rom an, um bei dem weltberühmten Regisseur zu assistieren. Er hat mich eingeladen in seine Villa in Vrecene, Mittag gegessen mit Giulietta, und dann nach der Siesta hat er mir mit sehr geheimnisvoller Stimme eröffnet, dass er einen Film plane über einen Cellisten. Und das Faktum, dass ich selbst mal Cellist war und dann noch Jungianer, das habe ihn schon sehr berührt. Und da wollte er dann sofort mir das Drehbuch von Mastorna zum Lesen geben. Fellini war, das wusste ich damals noch nicht, aber er war mit diesem Projekt in Krise. Und da kommt einer, ein Jungianer, dazu noch ein Ex-Cellist. Ja, das sind so Koinzidenzen, und Fellini war ja außerordentlich offen für alles, was man mit Koinzidenzen oder Synchronizität bezeichnen könnte. Es hat keine Lösung gebracht, aber immerhin, er war sehr offen für solche Zufälle. Ein Zufall ist kein Zufall. Rovina Mastroianni, Mastorna prima. Traum von Juli 1966. Zweifel und ein demütigendes Gefühl von Machtlosigkeit. Wird es mir je gelingen, einen Film zu drehen? Ich bin allein. Das I Ching verstehe ich nicht. Wann immer es mir gelungen ist, einen möglichen Zugang zum Konzept dieses Films gefunden zu haben, lautet die Antwort des I Ching darauf immer gleich: Warten. Der richtige Moment ist noch nicht gekommen. Abwarten. Lustlos schreibe ich ein paar Träume aus dieser leeren, dunklen Zeit nieder. Nach Bernhards Tod sucht sich Fellini einen neuen Psychoanalytiker. Es ist Gianfranco Draghi, der 10 Jahre zuvor selbst Patient bei Bernhard war. Er kam mit dem Drehbuch über Mastorna zu mir, damit ich es lese. Von Bernhard sprach er immer sehr gut, mit großer Anerkennung. Fellini hatte diese akustischen Halluzinationen. Er hörte Stimmen. Also, anstatt nun nur zu sehen, was diese Stimmen besagten, war Bernhard mit ihm in seine Traumwelten eingetreten. Und die Stimmen wurden Teil von ihnen und wurden zu Kreationen. Per intenderci, che allarga. Dieser Film kam nicht zustande. Fellini war gewissermaßen nicht beschäftigt, hatte relativ viel Zeit, und so konnte ich ihn immer wieder sehen. Und dann wollte er natürlich immer etwas über Jung wissen, und ich war nicht sein Analytiker, das möchte ich festhalten, aber ich konnte ihm doch von Jung erzählen. Ich habe ja Jung selbst noch gekannt und vor allem auch mit seinen Schülern gearbeitet. Bei dem Film handelt es sich wieder einmal um eine Reise. Eine fantastische, geträumte Reise. Eine Reise in die Erinnerung, ins Verdrängte. In ein Labyrinth von unendlich vielen Ausgängen, aber nur einem einzigen Eingang. Nicht einmal ich selbst kenne diesen Film. Es ist nur die Ahnung, der Schatten eines Films. Mettigli un po' di collire negli occhi. Come hai sempre gli occhi rossi, Marcelli? Che fai? Mastorna ist wie das Relikt eines untergegangenen Schiffes. Er sollte dann alle meine folgenden Filme nähren. Er hat da ja auch Angst. Er sagte einmal, ich verliere meinen Beruf. Ich arbeite gar nicht mehr. Ich stehe still. Ja, also das allererste ist, dass ich direkt von Fellini von seinen Träumen oder von seinen Angstbildern erfuhr, von einem Menschen, der sich erhängte, oder ein Mann, er selbst, in einem Auto geköpft wurde und dass dann irgendwelche Kinder gerettet werden mussten, oder der Traum, der ihn dann dazu führte, die Dreharbeiten 14 Tage vor Drehbeginn am Mastorna abzusagen. Lieber Dino, ich bin lieblos und erschöpft. Unter solchen Bedingungen kann ich meinen Film nicht realisieren. Ha avuto paura che Mastorna potesse diventare il film del racconto di Federico Fellini morto. Produzent Dino De Laurentiis ist außer sich. Cinecittà war bereits ganz auf die Produktion des Films eingestellt, ein riesiger Kölner Dom als Kulisse schon errichtet. Er fordert von Fellini Rückzahlung der schon investierten 1 Milliarde Lire, heute etwa 500.000 Euro, und lässt in Fellinis Villa wertvolle Bilder und Gegenstände beschlagnahmen. 70 Leute werden arbeitslos. Der Maestro verbarrikadiert sich. Dann eine Versöhnung. Der Mastorna-Film soll doch gedreht werden. Aber das Leben wird zum Albtraum. Fellini verliert plötzlich das Bewusstsein, stürzt, kommt mit Blaulicht ins Krankenhaus. Eine mysteriöse Nervenkrankheit wird diagnostiziert. Vielleicht wurde ich krank, weil ich mich nicht in der Lage sah, den Film zu drehen. Ich hatte den Verdacht, dass das Filmprojekt dabei war, mich zu töten, weil es nicht gedreht werden wollte. Was auch immer der Grund sein mochte. Jedenfalls fand ich mich zu Beginn des Jahres 1967 im Krankenhaus wieder, überzeugt, todkrank zu sein. Ich glaubte tatsächlich im Sterben zu liegen. Ich hatte starke Schmerzen in der Brust. Ich war nicht mehr fähig, mich selbst zu unterhalten. Meine Zuflucht, meiner Wachträume beraubt, fühlte ich mich nackt, verletzlich und mutterseelenallein. Im fast 600 Seiten umfassenden Buch der Träume mit Zeichnungen Fellinis und seinen Kommentaren lässt sich nacherleben, dass die Träume erst ab September 1967 ruhiger werden. Die Albträume haben ein Ende und Ernst Bernhard wird nur noch selten erwähnt. Nun spielen Giulietta, die geliebte Ehefrau, und Freunde und Bekannte des kulturellen Lebens wieder eine Rolle. Und die geliebten Fellinis, die er, so seine Worte, mit fantastischen Hintern und Riesenbrüsten eben auf Fellineske Weise skizziert. Der Grund für diesen Umschwung? Die Krankheit ist überwunden, der Tod Bernhards verarbeitet und Fellini hat sich endgültig von dem ihn so beherrschenden und quälenden Filmprojekt Mastorna verabschiedet. Ich möchte sagen, damals sah ich überhaupt keinen Zusammenhang, weil Fellini hat mir gegenüber sozusagen nicht von Bernhard gesprochen und auch nicht vom Tod. Und ich wusste nicht, wie sehr ihn das offensichtlich berührt hatte. Also dass da ein Zusammenhang steht, sehe ich jetzt viel besser als damals. Jahre später äußert Fellini sich häufig zur Bedeutung Bernhards in seinem Leben. Auch viele seiner Schüler und Patienten stellen seine Bedeutung heraus. Die Schriftsteller Giorgio Manganelli, einer von Bernhards längsten Patienten, und Natalia Ginzburg. Ich habe von ihm gelernt, mich durch Lügen abzugrenzen. Es war das Licht seiner Intelligenz, das mich in jenem schwarzen Sommer erleuchtete. Er sagte, ich würde mir falsche Pflichten schaffen. Nach einem halben Jahr fühlte ich mich geheilt. Gianfranco Draghi. Tanti amici miei che ho. Viele meiner Künstlerfreunde sind bei Bernhard gewesen. Auch haben Schüler von ihm eine wichtige Rolle in der italienischen Kultur gespielt, auch Schriftsteller. Er hat Jung nach Italien gebracht. Er hat es verstanden, andere zum Blühen zu bringen. Faceva fiorire prima di più le altre persone. Patienten von Bernhard hörten schon von der ersten Analysesitzung an, dass die Seiten, die sie in ihrer Persönlichkeit als die problematischsten, schwierigsten in ihrer Lebensgeschichte empfanden, in Wahrheit ihre Lichtseiten seien. und dass es galt, an ihnen zu arbeiten, um den Prozess der Herausbildung ihrer Individualität voranzubringen. Und das war in den 50er Jahren oft ein Schock. Nach kollektivem Urteil gibt es ja allgemein minderwertige Züge, wie Hässlichkeit oder Defekte jeder Art. Vom Standpunkt des Individuums gibt es aber nur einen Wert. Sich so, wie man ist, mit allen sogenannten Defekten anzunehmen. Als das einmalige, individuell Gemeinte. Era un modo di intendere l'analisi completamente diverso da quello che invece poteva essere. Es war eine Art, die Psychoanalyse komplett anders zu verstehen, gegenüber der orthodoxen Art, mit dem Sammeln der Kindheitserinnerungen zu beginnen. Unorthodox war es auch, dass Bernhard mit seinen mehr oder weniger berühmten Patienten auch schon mal geradezu freundschaftliche Beziehungen unterhielt, sie sich auch außerhalb der Sitzungen sahen. Er hat mir alle seine Tagebücher gezeigt und hat gesagt, schau Gianfranco, ich habe nicht viel geschrieben, aber hier drinnen ist mein ganzes Leben. Briefe von Jung, von Buber, von Neumann waren da und alle seine Träume mit seinen Interpretationen. Die Witwe hat alle seine Schriften verbrannt, alle seine Träume. Eine wirklich schmerzhafte Sache. Ich denke, es war ihre Demenz. Sie ist mit 103 Jahren gestorben. Mir scheint, Bernhard sollte in der italienischen Kultur stärker bewertet werden, auch in der europäischen. Er war mir ein Interpret von Träumen, ein chassidischer Meister. Die Chassidin lehren aus dem Leben. Die mit einem Satz oder einer Interpretation das Leben der anderen verändern. Es gibt ja dieses Vorurteil, dass die Psychoanalyse die schöpferische Seite eines Menschen kastriert. Er wird gewissermaßen normal. Das war nie das Ziel der Jungschen Analyse. Und Fellini ist einer dieser Menschen, die auch mir gezeigt haben, dass die Beschäftigung mit seinen Träumen, nenne man es jetzt Analyse oder einfach, dass man sich entwickeln möchte, dass das eben nicht zu einer Verminderung, sondern auch eher sogar zu einer Entfaltung der schöpferischen Kräfte führen kann. Traum vom 5. November 1968. Es ist fast schon dunkel und viele Leute stehen auf einem weiten Platz. Wir müssen immer wieder diesen Satz wiederholen. Die Nacht ist vorbei. Alle wiederholen diesen Satz, Männer, Frauen, Kinder. Die Nacht ist vorbei. Das befragte I Ching antwortet mit dem Zeichen der Wendezeit, das so beginnt. Die Zeit des Dunkels ist vorüber. Meiner Ansicht nach sollte die Psychoanalyse Schulfach werden und einem noch vor den anderen Wissenschaften beigebracht werden. Denn von den vielen Abenteuern des Lebens scheint mir die Reise in unsere inneren Dimensionen, die Erforschung des unbekannten Teils an uns, das Lohnendste zu sein. Welches andere Abenteuer könnte so faszinierend, wunderbar und heroisch sein, trotz aller Gefahren, die es mit sich bringt? Traumwelten. Federico Fellini und sein Psychoanalytiker Ernst Bernhard. Feature von Regine Igel. Es sprachen Falk Rockstroh, Klaus-Dieter Klausnitzer, Janina Sachau, Philipp Scheckmann, Bernd Hahn, Wolfgang Rüther und Claudia Mischke. Ton und Technik: Christoph Rieseberg und Beate Braun. Regie Burkhard Reinhardts. Redaktion Sabine Küchler. Produktion Deutschlandfunk 2009.